Ja, hallo Rüdi. Jeden Mittwoch zwischen 23 und 24 Uhr im Bermuda-Funk. Pogo-Radio, die wöchentliche Dosis Anarchie und Bier von Cooler. Ja, guten Abend. Hier ist wieder Pogo Radio in Bermuda-Funk. Mein Name ist Rüdi Himmelsberger. Wenn heute nicht der, oh, müssen wir mal auf den Kalender schauen hier, der 12.3. ist, dann handelt es sich um eine Wiederholung. Und zu Gast ist heute der Robin aus Hamburg. Hallo Rüdi. Guten ist Abend. Robin. Ja, und du bist der Sänger-Gitarrist bei Robinson Krause. Das ist richtig. Ja, von der Band habe ich schon lange nichts mehr gehört. Ihr wart schon lange nicht mehr hier in der Gegend. Muss ich mal überlegen. Wir waren am Wochenende in Münster. Mhm. Ich weiß gar nicht, wie sehr das bei dir in der Nähe ist. Nicht ja, so 100, richtig, ne? 150 Kilometer, ne? Ja, okay, das ist dann nicht so richtig in der Nähe. Das sehe ich ein. Ja. Und in Schwäbisch Gmünd. Ah, da kommen wir quasi gerade her. Ja, wartet er jetzt am Wochenende? Ja. Im Esperanza, oder was? Genau. Ah, da ja. war so ein Konzertabend mit mehreren Bands. Und vor allen Dingen waren wir halt mit Section 4 unterwegs, mit den Iren, mit denen wir quasi letztes Jahr in Irland ein paar Konzerte gemacht haben. Und das war ehrlich gesagt ganz gut. Aber es war auch ein bisschen anstrengend, weil wir halt irgendwie nachts noch zurückgefahren sind. Und ich habe einen kleinen Schlaf-Nachholbedarf aufgebaut. Ach, das Konzert war am Sonntag, oder was? Nee, das Konzert war am Samstag, aber wir sind halt quasi Samstag danach um 11 Uhr von da losgefahren. Und das sind bis halt, nach Hamburg? Ja, ja, das sind halt 650 Kilometer und irgendwie alle warum, waren müde und keiner so eine war Scheiße? Richtig warum nüchtern man und irgendwie war das alles nicht so ganz einfach. Ja. Warum macht man so eine Scheiße, warum pennt man nicht vor Ort? Na, weil die Iren hatten halt ihren Flug am Sonntag um 13 Uhr, mussten die am Flughafen sein. Und deswegen war das halt alles so ein bisschen auf Naht gebügelt, das Ganze. Und wer ist gefahren? Ich glaube, so drei unterschiedliche Leute. Ich war auch einer von denen. Ich habe quasi die allerletzte Schicht übernommen, von morgens um keine Ahnung wann bis nach Hamburg. Aber da hat man doch keinen Bock mehr auf eine Band, oder? Also ich meine, wenn man doch so eine Ochsentour hinter sich hat, dann fragt man sich doch, was habe ich doch für ein scheiß Hobby? Ja, aber die Jungs mussten ja nun mal zum Flughafen, da ließ sich halt quasi nicht so richtig was dran drehen an der Tatsache sozusagen. Also ich denke mir das immer wieder, ne? Was bringt dir das, wenn du da oft irgendwo in 600 Kilometer von deiner Heimat fern gespielt hast und dann musst du dann die 600 Kilometer wieder zurückfahren? Das ist ja, das wird dir ja gar nicht gedankt. Na, wir haben immerhin 2 Platten verschenkt. Mhm. Vor Ort. Und das ist doch dann irgendwie ganz das geil. Ja, hat sich gelohnt, ja. Der Post eins ausgewischt. Ja, und ja, Robinson Krause, ich habe jetzt die neue Platte, die ja gar nicht mehr so neu ist, ne? Die ist ja vom September oder so. Letzten Jahres. Ich weiß, ja, das kann sehr gut sein. Ja. Da habt ihr euch, das klingt ja mehr so wie so eine, ja, wenn ich mal heirate, ne, dann lade ich euch ein, ne? So klingt das. Aber das ist doch total gut, wenn ja? du uns, wenn du, heirate doch mal. Ach so. Und dann können wir endlich mal richtig einen. Ja, nee. Ja, da freut sich aber auch Oma und Opa und Tante und die ganzen anderen Missgeburten. Ja, ist doch umso besser. Bei der Platte ist auf jeden Fall ein Hörspiel dabei. Ja. Und das kannst du dir, finde ich, mal anhören bei Zeiten. Mache ich mal, wenn ich Zeit habe. Ja, es gibt es nämlich bei Bandcamp. Bei Bandcamp müsst ihr einfach nur gucken, wo es ist. Robinson Krause, neue Platte. Und da ist auch ein Link zu dem Hörspiel, ja. Aber in voller Länge ist es da? Weiß ich nicht. Habe ich ja nicht ausprobiert. Ja. Müssen wir mal gucken. Ey, sonst... Was? Sollen sie die Platte kaufen, oder? Da ist es doch drauf, oder nicht? Nee, oder man muss es mal irgendwo hochladen oder so. Mm. Kann man doch heutzutage alles machen. Das soll so sein, ja. Man muss es nur machen. Ja, spielen wir mal was von Robinson Krause. Allerdings ein sozusagen Klassiker aus dem Jahre, ich gucke jetzt gerade mal nach, steht da nämlich 2011. Nämlich Fokker 100, stimmt es? Fokker 100. Ja, das Lied kam ja raus beim Klaus, ne? Von Knochenfabrik. Ja, das ist richtig. Ja. Ja, hören wir da mal rein. Nie wieder Fokker fliegen, nie wieder Dats und schieben, nie wieder Franchise-Videos sehen, nie wieder Pickel kriegen, nie wieder Panik schieben, nie wieder leeres Portemonnaie, nie wieder Shopping fliegen. Das war Robinson Krause mit dem Lied Fokker 100. Ja, aus Hamburg, live zugeschaltet hier bei Pogo Radio im Bermudafunk. Und ja, und was ist eigentlich mit Hamburg los? Das ist ja eigentlich jetzt, interessiert ja anscheinend gar niemand mehr, ne? Seit diesem Gefahrenzone-Dingens. Dürfte jetzt alle wieder frei rumlaufen und die Mieten sind wieder im Keller und die Schwaben wieder in Berlin oder was ist los? Ja, also auf jeden Fall ist dieses Gefahrengebiet aufgehoben wieder, ne? Mhm. Das war, ich wohne da tatsächlich auch mittendrin und das war irgendwie echt ein bisschen spooky, diese ganze Unternehmung, weil das irgendwie, weiß ich auch nicht, ist schon ein bisschen komisch, wenn man quasi so irgendwie also ich habe es tatsächlich auch gesehen, dass hier Anwohner einfach auf dem Nachhauseweg vor ihrer Haustür quasi mit Personalienkontrolle und solchen Sachen halt irgendwie genervt worden sind. Und das ist doch einfach auch nicht, ich meine, warum ist das so? Stelle ich hier mal ganz öffentlich zur Debatte. ja, es das war. Muss doch nicht sein, offensichtlich oder? Offensichtlich war es ja so. Und sie konnten es ja machen. Ja, aber warum konnten die das machen und warum. Ja, irgendwie, weiß ich auch nicht. Ja. Ich finde, die und jetzt sollten mal anfangen, das irgendwie anders zu regeln, ihre Probleme, die sie verursachen. Ja. Und jetzt wieder alles, was ist jetzt? Was passiert jetzt in Hamburg? Naja, jetzt sind, also die Mieten sind auf jeden Fall nicht wieder im Keller. Mhm. Das geht hier alles. Es gibt ja diese bayerische Hausbau, die jetzt zum Beispiel diese Esso-Häuser, ich weiß nicht, ob du von denen auch gehört hast. Ja. Da kommt jetzt wahrscheinlich irgendwie so ein. Irgend so ein Glaspalast oder so, wahrscheinlich irgendwie ein Casino oder ein Luxushotel oder keine Ahnung. Irgendwie sowas hin. Und das ist halt auch jetzt einfach so. Ja, Hamburg war ja schon immer die Stadt der Reichen, ne? Der, ne? Ja, und mir. Ja, und dir. Ja, es gibt ja halt die Reichen und dann gibt es halt mich. So, und ich wohne hier halt ja aber auch. Und ich zahle ja letzten Endes auch zumindest die Mehrwertsteuer auf die auf dein Tabak. Lebensmittel, die ja. ich halt tagtäglich ja. Besorgen muss, um hier irgendwie klarzukommen. Mhm. Ja. Ja, schlimm. Ja, richtig schlimm. Ja. Prost. Aber ich bleib noch ein bisschen. Bin schon nicht rausgeklagt worden. Auch keine nee. Zwangsräumung vor der Tür. Nee. Nee. Also jetzt auf jeden Fall nicht nichts Aktuelles. Ja, im Endeffekt sind wir ja auch mit dran schuld an dieser ganzen, wie nennt man das nochmal? Die Gentrifizierung. Na? Ja. Du meinst, weil man so sich dann doch mal... Ja, weil man halt so mehr oder weniger... ich meine, St. Pauli war halt wirklich so ein Gebiet, wo eigentlich ehrbare Menschen sich nicht mehr reingetraut haben. Plötzlich wurde es dann halt so zu so einem Studentenviertel. Mit Folklore halt. Ja, vorher war es schöner. Da gebe ich dir recht. Ja. Bevor die ganzen Studentenkleidung aufgemacht haben. Diese Glamour-Seite des... Der Reeperbahn hat es ja auch schon immer gegeben, dieses, dass da Clubs waren, wo irgendwie sich Leute mit Geld rumgetrieben haben und so. Das irgendwie... Aber nicht der Uli Hoeneß. Ah, da hast du ihn jetzt auf den Markt geschmissen, den Uli Hoeneß. Ja. Nee, ich weiß nicht, wann Uli Hoeneß das letzte Mal auf der Reeperbahn war und zu welchem Anlass das gewesen sein könnte. Wahrscheinlich rein geschäftlich. Ja, es gibt ja auch so ein Transvestiten-Kabarett und so. Wer weiß, wo Uli da... Oder wahrscheinlich hat er im Casino 15 Millionen gewonnen. Wahrscheinlich. Und jetzt sind die plötzlich aufgetaucht. Mhm. Und er konnte sich erst vor kurzem erst wieder dran erinnern. Ja, du wolltest was zu sagen zu Uli Hoeneß. Nee, ich weiß gar nicht mehr, was ich... Wir haben da vorhin kurz drüber gesprochen. Ja, du wolltest unbedingt über Uli Hoeneß herziehen. Nee, ich hab... So ja, moralinsauer. Und jetzt habe ich dir den Wind aus den Segeln genommen, oder wie? Nee, ich weiß gar nicht mehr genau, was ich sagen wollte. Ich habe nur kurz vorher sowas gesehen im Fernsehen, dass halt Uli Hoeneß ja heute seinen ersten Prozesstag hatte. Mhm. Und irgendwie... suhle ich mich halt gerade ein bisschen in seinem Untergang. Und vielleicht kommt er ja doch in den Knast. Wer weiß, irgendwie wäre doch... Ja, mal gucken, ne? Mal gucken. Keine Ahnung. Aber ich meine, es ist trotzdem, trotz alledem ist es echt noch eine kleine Nummer, ne? Wenn man sich das mal überlegt. Dass eigentlich die Banken und eigentlich und die Industrie komplett eigentlich die Demokratie übernommen haben. Ach, ist das wirklich so? Bist ja. du dir sicher, Rüdi, dass es so ist? Oder ist das vielleicht nur eine Verschwörungstheorie, der du irgendwie auf den Leim gegangen sein könntest? Ja, im Endeffekt zum Beispiel habe ich mich da mal, ich krieg's zwar nicht mehr zusammen, aber die ganze Geschichte mit der Ukraine, Die beläuft sich auch nur auf irgendwelche Wirtschaftsinteressen. Das kann ich mir überhaupt nicht vorstellen. Nee, meinst du nicht? Das so, nee. Na dann. Das glaube ich, das kann nicht stimmen. Hm. Na dann. Sollte man vielleicht mal jemand fragen, der sich damit auskennt. Ja, deshalb frage ich dich jetzt zum Thema Subkultur Punk in Hamburg. Was ist da los? Das sind jetzt gerade ein paar Bands am Spriesen, kann das sein? So, die Bullen sind da jetzt aufgetaucht. Ja, die sind die ja nicht direkt aus Hamburg, die sind ja aus Kiel. Ja. Und, aber du hast recht, die sind tatsächlich aufgetaucht, ja. Ja. Die, hast du die schon live gesehen? Ich habe die noch nicht live gesehen, aber ich habe das Album mir schon angehört. Mhm. Und so weiter und so fort. Aber du kennst doch die Leute, und, ne? Das sind auch von Affenmesser Kampfwelte dabei, oder nicht? Genau, das ist eigentlich so eine Inzest-Geschichte, ne? Ja. Das sind so Kieler Bands, da Power, von Power ist da jemand dabei, der Dr. Joyboy. Und dann ist dabei Hannes von Affenmesserkampf und dann ist dabei Cocky von Sushi Boy. Und ehrlich gesagt muss ich gestehen, dass ich den Basser kenne, weil er mir immer vorgestellt worden ist, aber ich vergesse noch, wie er heißt und also von aus welche musikalische Früherziehung er genossen hat. Aber das werde ich auf jeden Fall noch nacharbeiten. Ja, du hast auf jeden Fall ein Lied ausgesucht von Affenmesserkampf. Ja, ein sehr geiles Lied, muss ich dazu nochmal kurz sagen. Mit der ja 2012 auf Tour wart, oder wartet da später nochmal? Nee, ich glaube auch 2013 auch. Ah. Und bestimmt auch irgendwann nochmal. Nochmal, weil es einfach irgendwie lustig ist. Auch die Band gibt es immer noch. Das ist einfach nur, die Band hat sich deswegen nicht aufgelöst. Auf jeden Fall gibt es die noch. Ja. Ich habe auf jeden Fall nichts anderes gehört. Ja. Und solange denke ich, dass das so ist. Alles klar. Hören wir mal das Lied Zufrieden mit Nichts. Wir müssen alle mit schrecklichen Geschichten fertig werden und... Das stimmt nicht. Manche Menschen haben tolle Geschichten, hübsche Geschichten. Sie handeln von Seen und Booten und Freunden und Nudelsalat. Nur leider keiner der Anwesenden. Aber sonst viele Leute. Ihre Lebensgeschichte ist eine gute Zeit und Nudelsalat. Affenmesserkampf. Ja. Ja, und? Seid ihr jetzt mit eurer Tour jetzt fertig mit den Iren? Ja, das war ja nicht so eine richtige Tour, das waren halt so 5 Konzerte. Wie habt ihr die kennengelernt? Das war irgendwie Elias, der hat die irgendwie aufgerissen. Ja. Irgendwie übers Internet, der hat ja da so eine Art Praktikum gemacht in der Nähe von. Oh, scheiße, jetzt weiß ich auch nicht genau, in welcher Nähe wovon. Auf jeden Fall in Irland hat er ein Praktikum gemacht und fand es da so cool, dass er irgendwie mit uns da mal hin wollte. Und dann hat es dann über so ein Forum irgendwie ins Rollen gebracht, das Ganze. Und dann sind wir da tatsächlich rübergefahren letztes Jahr und haben da ja mit denen ein paar Konzerte gespielt. Und jetzt sind die halt rübergekommen und haben hier mit uns ein paar Konzerte gespielt. Und wir waren halt in Hamburg und in Oberhausen und in Gadebusch und in Münster und in Schwäbisch Gmünd. Also wir sind quasi wirklich einmal durch Deutschland durchgedüst mit den Jungs. Ich hätte auch Bock, was von denen zu spielen, aber blöderweise hatte ich halt keine MP3 am Start. Ja, wie heißen die denn? Section 4 heißen die. Section 4, oh. Ja, ich glaube nicht, dass du... Also, ich guck mal, ob ich was von denen hab. Nee, ich glaube nicht, dass du was von denen hast, nee. Weil die haben jetzt... Na, ich meine, guck nach. Section mit K oder C? Mit K, ne? Nee, mit C. Mit C? Ja, das ist Englisch. Ja. Englischer Name. Irischer, entschuldige bitte, oh wei. Ja, warte mal. So, Section 5 habe ich. Hey, ist ja vielleicht sonst eine gute Alternative auch. Nee, ich weiß nicht. Es ist auf einem Sampler drauf, der heißt Lords of Oi. Ich glaube nicht, dass es irgendwie in die Richtung geht. Ja. Ja, aber Versuch war es wert. Hätte es sein können. Ja, sollen wir mal was von Kaputtkraut spielen? Ja, bitte. Ja, warum hast du die gerade ausgerechnet diese Band gewünscht? Die gibt's ja auch nicht mehr. Weil, das stimmt gar nicht, dass es die nicht mehr gibt. Ja? Ja, also auf jeden Fall denke ich das. Habe ich die verwechselt. Ich habe gedacht, die hätten sich... Nee, das war Nein, Nein, Nein. Ich habe die verwechselt mit Nein, Nein, Nein, weil die auf so einem Split-CD drauf waren. Ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich glaube, der Typ von Nein, Nein, Nein ist auch damit bei den Kaputtkrauts mit dabei. Aber da, der Micha, der jetzt bei Köder spielt, oder was? Ey, das weiß ich ehrlich gesagt nicht. Oder ist es so? Ich bringe, glaube ich, alles durcheinander. Oder ich bringe irgendwas durcheinander. Ich weiß es auch gerade nicht so genau. Ja. Auf jeden Fall finde ich die halt sehr, sehr geil. Und ich habe die auch in Hamburg hier live gesehen vor kurzem im Hafenklang und fand die danach noch geiler. Ich weiß jetzt nicht, welches Lied du anmachst, aber ich... Ja, das Lied, das du dir gewünscht hast. Das ich mir gewünscht habe. Ja, das ist sehr gut. Ja, Gemütlichkeitspunks Not Dead. Abfahrt. schizophrener Kacke. Ja, geil. Ich habe gerade von meiner Online-Redaktion erfahren, dass die Band Kaputtkrauts aus Berlin ist. Aber dass es sie noch gibt, auch, ja, hoffentlich. Ja, genau. Dass ich die mit 999 verwechselt habe. Aber ich glaube, das stimmt übrigens gar nicht. Ich muss deiner Redaktion widersprechen, weil ich glaube, die kommen nämlich aus Mülheim. Das kann ich mir auch gut vorstellen, ja, dass die aus Mülheim sind. Aber es sind jetzt auch nur Mutmaßungen, die ich anstelle. Ja. Ja. Ja, könnte man ganz einfach rausfinden, aber wir lassen es einfach mal, ne? Es gibt doch auch nichts Schlimmeres als diese Leute, die halt ständig ihre Handys zücken und dann sofort irgendwas nachgoogeln, oder? Ich finde eigentlich die Leute viel schlimmer, die ein Smartphone in der Tasche haben und dann nach dem Weg fragen. Die gibt's auch, die habe ich noch gar nicht. Ja, weil wenn ich Smartphone-Hersteller wäre, dann würde ich sowas erfinden, dass man auf dem Smartphone so eine Art Landkarte drauf hat und dann gibt man einfach nur die Straßenname ein und dann sieht man, wo man hin muss. Ja, das würde echt Sinn machen, so eine Erfindung, ne? Ja. Aber ich denke mal, die meisten können das gar nicht lesen, so eine Karte. Also die wissen nicht, wenn dann irgendwie so ein Punkt ist und da stehen sie dann da und dann wissen sie nicht, wie sie sich verhalten sollen. Na, das hat ja auch was mit Reflexion zu tun. Auf jeden Fall. Man muss aber immer im Leben, oder? Ja. Auch ein gutes Beispiel letztes Wochenende, die Band Cannibal Krach, die 20 Kilometer von Köln entfernt wohnen, haben in Köln den Wagenplatz nicht gefunden, weil sie nach ihrem Navi gefahren sind und die Krefelder Straße anscheinend noch irgendwo anders in Köln ist. Und da haben sie sich erstmal verfahren. Oh, das ist aber auch... Also sie wohnen sozusagen im Vorort von Köln und haben sich in Köln verfahren. Obwohl sie da schon geboren sind und was ich, keine Ahnung, wie lange schon wohnen. Ja, aber wenn es nun mal die Straße vielleicht auch wirklich doppelt gibt, ja, dann aber hast du mit dem Navigationssystem... Aber ich denke mal, die zweite Krefelder Straße, die es in Köln geben sollte, die müsste wirklich irgendwo ganz weit außerhalb sein, in so einem Neubaugebiet wahrscheinlich. Ja, aber da haben sich die Kölner irgendwie trotzdem ein Ei gelegt, wenn sie sich zwei Krefelder Straßen im Garten flanschen. Ja. Ja, das schaffen halt nur die Besten. Also auch, ich denke jetzt auch an die ganzen Leute, die bei Amazon bestellen und so. Ja. Weißt du, weil die da, wenn es zweimal die Krefelder Straße 18 zum Beispiel gibt. Ja. Und du hast dir halt gerade die neue, sagen wir mal, die neue irgendwas bestellt, ja, dann kann es natürlich sein, dass du es nicht kriegst. Ja, man sollte vielleicht auch dann die Städte mit so Nummern aufteilen, weißt du, Art so Zahlen. So 1, 2, 3 Mainz. So Postleitzahlen zum Beispiel. Wird vielleicht auch gut funktionieren. 3, also, 2, 1, Mainz. Meine Online-Redaktion, da habe ich jetzt gerade ein bisschen Zeit gegeben. Sie meint, dass Facebook sagt, die kommen aus dem Ruhrgebiet Berlin. Aha. Ne? Also das sind wahrscheinlich wieder ein paar hoffnungsfrohe Musiker nach Berlin gezogen, weil sie gedacht haben, da machen sie Geld. Machen sie große Durchbruch. Ja. Ja, aber das schafft man ja auch in Hamburg, ne? Ja, wenn man es drauf anlegt, bestimmt, ne? Ja. Ja, wenn man irgendwas schaffen will, dann schafft man das sowieso. Wie sieht denn es eigentlich aus bei euch mit Auftrittsmöglichkeiten? Wie meinst du es genau? Also in ob Hamburg, wir auftreten? In Hamburg. Ja, es gibt hier auf jeden Fall. Ist es einfach so für irgendwelche kleineren Bands, also in, ich sag mal, Größenbereich wie Robinson Krause in Hamburg irgendwie eine Auftrittsmöglichkeit zu finden? Oder auch irgendwo in der Kneipe hinter der Theke? Nö, das geht schon irgendwie. Wenn man. Also ich kann mich noch daran erinnern, da gab es so einen komischen Club in St. Pauli, der hat zwei Konzerte an einem Abend gemacht. Der hat dann irgendwie um 22 Uhr die Gäste von der ersten Band rausgeschmissen und dann hat er wieder die Kasse neu aufgebaut und dann kam die zweite Band. Wie hieß der Club? Es war irgendwie so ein Hare Krishna Club, glaube ich. In der Nähe von der Hafenstraße. Da liefen aber unheimlich viele Punkbands. Ein Hare Krishna Club in der Nähe von der Hafenstraße. Ja. Also in der Hafenstraße gibt es ja ein paar Läden noch, ne? Ja. Also das Onkel Otto gibt es da noch und ja, das Störtebäcker. Ja, das nicht. Und eine sehr, sehr geile Bar gibt es da noch, die Ahoi Bar. Nee, das war ein richtiger Konzertraum irgendwie. Ja, dann war das Störtebäcker wahrscheinlich. Nee, sie ist anders. Ja gut, das Störtebäcker ist jetzt auch nicht so eine klassische Hare Krishna Geschichte. Das ist irgendwie anders. Und da waren unheimlich viele Punkkonzerte. Und da habe ich echt gedacht, wenn da reingehst, dann wirst du nur verarscht. Naja. Alte Geschichten aus dem Krieg. Ey, auf jeden Fall gibt es hier in Hamburg auf jeden Fall ein paar Läden. Ja. Und es gibt hier auch in Hamburg auf jeden Fall, ich bin ganz, zum Beispiel ist jetzt gerade auf der Südseite, ist auch irgendwie was am Brodeln irgendwie, weil das ist so auf der Südseite, ich lebe ja auf der Nordseite der Elbe und auf der Südseite, da sind jetzt halt die, wir haben ja auch vorhin über billigen Wohnraum gesprochen und da gibt es den halt quasi noch so in Ansätzen ab und zu, wenn man Glück hat. Da, wo die Container und, sind? Ja, genau, also quasi von mir aus gesehen noch hinter den Containern. Also zuerst kommt der Hafen und dann kommt so ein bisschen Wohngebiet und so. Und da ziehen auf jeden Fall gerade die ganzen jungen Leute hin und da ist viel los, auch jetzt mittlerweile in dem Stadtteil selber. Und das ist irgendwie cool, finde ich. Hat der einen Namen oder will ich den hier im Radio nicht verraten, sonst ziehen sie alle hin? Den Namen von dem Viertel? Ja. Wilhelmsburg heißt das Viertel. Ah. Oder generell die Vettel. Also ist übrigens die größte Flussinsel Europas. Mhm. Also das ist halt quasi die Elbe, splittet sich so auf und umfließt quasi die Vettel so und das ist halt quasi wie so eine Insel und das ist halt... Wenn es mal wieder einen Sturm gibt, dann steht alles unter Wasser. Oder gibt es da auch so... Ja, da sind jetzt ja so, die haben ja, die Menschen sind ja... Lernfähig. Lernfähig und haben sich da jetzt so ein Deichchen gebastelt und so. Ganz eifrig wie die Ameisen haben sie da Sand aufgetürmt. In der Hoffnung, dass das irgendwie hält. Ich glaube, sieht auch im Moment ganz gut aus. Ah ja. Das Teil. Ja, auf Optik rules, ne? Sollen wir mal was Schönes spielen? Ja, spiel doch mal was Schönes. Da war es aus Hamburg. Eine Band aus Hamburg, Oma Hans. Den Kreisverkehr spielst du, ja? Ja, genau. Hast du dir gewünscht? Ja, habe ich mir gewünscht, weil ich das ein richtig cooles Lied finde. Wann hast du letztes Mal Oma Hans gesehen live? Ey, ich muss dir gestehen, dass ich halt noch nie Oma Hans live gesehen habe, aber schon andere Rachut-Bands. Ja. Und dass ich halt neulich die Gelegenheit hatte, das war vielleicht das letzte Mal, ich meine, die formieren sich ja auch irgendwie gelegentlich nochmal zu und lassen sich zu irgendwelchen Konzerten hinreißen, wie zum Beispiel jetzt ja das letzte Mal im SO36 in Berlin, glaube ich. Ja. Und da wäre ich beinahe gelandet, aber dann war das irgendwie doch so weit und scheiße und deswegen dann doch nicht. Ja, ich habe sie auch nicht gesehen. Die haben ja auch vor kurzem in Köln gespielt. Ja, Schande über unser Haupt. Nö, gar nicht. Nö, gar nicht? Nö. Okay, dann doch nicht. Nö. Dann doch keine Schande über unser Haupt. Ja, Oma Hans mit der Kreisverkehr. Sag jetzt lieber nichts, komm mal näher ran. Und ich wärme dich, es ist der Bauch, der spricht. Das Eis im Wintersee, es ist doch abzusehen. Es kracht und schiebt sich seine Spannungen aufs Maß! Zwerge wachsen nie, es ist immer Krieg. Alle haben viel zu wenig und bedanken sich. Kristalle greift man in der Winterluft von den Hügeln. Das war Oma Hans hier, Pogo Radio im Bermuda-Funk. Und zu Gast ist der Robin aus Hamburg, gerade hier live zugeschaltet. Ja, das ist richtig. Ja, ich... Ja? Nee, sag du. Ich wollte gerade irgendwie einen guten Bildschirmschnappschuss machen von meiner Webseite mit dir. Was wolltest du machen? Ein Bildschirmschnappschuss von deinem Gesicht. Ja, mach doch mal. Für die Webseite, ja. Mach mal, grinst mal ein bisschen oder so. Ja, mach ich doch. Ja. Warte. Ja, warte, nochmal, ich muss ja noch mal hier einen Affengriff machen. So, jetzt. Ja, mal gucken, was dabei rauskommt. So, was wollte ich denn sagen? Habe ich vergessen. Ja, nimm doch irgendwas. Ja. Wie sieht's denn aus mit Robinson Krause? Ja, also ganz gut. Wann sieht man euch wieder mal irgendwo in der Gegend? Wir machen jetzt eine kleine Pause jetzt irgendwie nach dieser ganzen Geschichte in Irland, mit den Iren und in Irland und hier in Deutschland und so. Und wir würden dann auch gerne bald mal wieder eine Platte aufnehmen. Und wer weiß, wann und wo die irgendwie erscheint. Auf jeden Fall haben wir Bock und auch ein bisschen Material. Und Ist es dann wieder so eine Unterhaltungsmucke oder macht er dann wieder Punkrock? Wieder so Richtung... Ey, das werden wir halt... Noch ist sie ja nicht aufgenommen. Und wer weiß, was dann halt gerade in dem Moment los ist. Ja. Weiß man ja nie. In was für... Weißt du, man schreibt halt Punk-Songs und dann kommst du im Studio an und plötzlich ist alles anders. Ja? Findest du ganz andere Instrumente vor. Ja, die, und bringt dann damit, die bringt er ja mit. Ja, aber wenn man sie vergisst, dann muss man ja nehmen, was da ist. So eine Oboe, weißt du, oder so ein Saxophon. Ja, genau. Didgeridoo. Und manchmal muss man sich halt mit dem anfreunden, was dann vor Ort... Ihr geht ja noch so richtig klassisch in ein Studio oder macht ihr das nicht irgendwie im Proberaum, so mit dem Computer? Wir machen das meistens mit, oder wir haben das bisher immer mit Christian Kühl zusammen gemacht. Das ist ein guter und alter Freund von uns, der das irgendwie zuerst bei sich in der Garage quasi und mittlerweile in irgendeinem Raum, den er halt dann quasi klar macht. Spielt der auch in der Band, oder? Der spielt Gitarre bei der Band Findus. Die machen auch gerade ein neues Album. Ja. Und, oder beziehungsweise, das haben die schon lange gemacht. Das kommt jetzt in 4 Tagen offiziell raus und alle sind ganz gespannt, inklusive mir. Und eigentlich könnte man auch was von denen mal spielen. Ja, aber da hast du ja nichts mitgebracht. Ja, dann machst du das irgendwann mal. Ja. Wenn du... Warte mal, ich guck mal, ob ich was von Findus hab. Zum Beispiel Erdbebenwarnung ist ein gutes Lied von denen. In meinem Fundus habe ich bestimmt was von Findus. Mal gucken. Nee, habe ich nicht. Hab ich nicht. Ja, macht ja nichts. Blinker links, hast du dir auch noch gewünscht. Ja, das habe ich mir gewünscht, weil ich das ein ziemlich witziges Lied finde und weil ich halt sowieso finde, dass halt Sekulege, wie man ihn ja in Fachkreisen nennt, da ein mit seiner Band eine ziemlich coole Platte irgendwie gemacht hat, die ich echt ganz gut finde. Ja. Das war's schon wieder. Wahnsinn. Habe ich mein Mikrofon an? Ja, das ist an, ja. Hörst du mich? Genau, ich höre dich. Ja. Ja, der hängt noch ein bisschen in den Seilen vom Wochenende, ne? Ich hänge wirklich noch ein bisschen in den Seilen vom Wochenende. Ja, ich auch. Aber es liegt halt eher daran, weil es so total warm war jetzt plötzlich, ne? Und so hell und alles. Aber du hast ja dicke Mütze auf und so. Das sieht ja eher aus wie Sibirien. Wenn ich jetzt gerade ein Bild anschaue. Ey, ich muss dir halt gestehen, dass ich heute halt gar nicht so richtig draußen war. Ja, warum? Weil ich so, ja. Weil ich die ganze Zeit, ich hatte echt so ein Schlafdefizit aufzugießen. Ja. Und das war, lag halt heute mal so ein bisschen an. Oh, den ganzen Tag im Bett rumgelümmelt oder was? Ja, mehr oder weniger. Und jetzt sitze ich ja hier auf meinem Stuhl und irgendwie, ja. In deiner Kellerwohnung oder was ist das? Nee, ich wohne im dritten Stock. Ah ja. Ich wohne im dritten Stock und mein Fenster geht raus zur Straße. Ich kriege ordentlich was mit vom Leben. Was so an mir, was so vor meinem Fenster sich so dahin schlängelt. Ja, gehst du heute Abend noch irgendwo hin? Nö, ich glaube nicht. Nö? Fernsehabend oder was? Oder ein gutes Buch? Ja, irgendwie sowas. Ja. Vielleicht esse ich noch irgendwas. Ja, irgendwie das ist so. Ja der Sex des Alters, ne? Irgendwie, sagt man ja. Das Essen? Ja. Ja, das stimmt. Mhm. Da machen was wir wie bitte? Was hast du denn gemacht am Wochenende? Ich war mehr oder weniger auf Konzerten. Einmal war ich auf dem Wagenplatz, da wo Kannibal Grach gespielt hat. Und noch eine französische Band, wo ich den Namen nicht mehr weiß. Und samstags war ich dann irgendwie im Alkohol-Delirium irgendwo zwischen Club-Scheiße und Sonic Ballroom. Aber so richtig kann ich mich nicht mehr dran erinnern. Und ich bin auf jeden Fall gesund und wieder nach Hause gekommen, ja. Ja, das klingt doch auf jeden Fall ganz gut. Ja, wir hatten Besuch aus der Pfalz vom Höflich. Und es wird ja dann immer ziemlich fröhlich und feucht. Wie sich's gehört irgendwie, oder? Ja. Ja, du hast schon noch was mitgeschickt hier, eine Band, die Tod Schick heißt. Ja, die gibt es halt gar nicht mehr, aber ich hatte das halt. Ja. Das ist die Band, die ein sehr guter Freund von mir mal gemacht hat und die nie eine Platte veröffentlicht hat. Also das Lied, was du da hast, das gibt es halt quasi nicht so richtig eigentlich. Nur so auf so ungefähr 10 Festplatten ungefähr auf der ganzen Welt. Und die Band ist aber ziemlich geil und eigentlich ist es sehr schade, dass die nie mal so richtig irgendwie das mal auf so eine Vinylplatte raufgepresst haben, den ganzen Scheiß. Ja, und jetzt läuft's. Aber wer weiß, vielleicht machen die das ja nochmal irgendwann. Ja, jetzt läuft's hier bei Pogo Radio. Das Lied heißt Pharmazie. Ja, nochmal zu eurer Tour zurück. Habt ihr die eigentlich selber organisiert wahrscheinlich, ne? Ja, die haben wir selbst organisiert und vor allen Dingen auch blöderweise viel zu spät. Wir haben damit irgendwie erst 5 Wochen vorher oder so richtig angefangen und deswegen waren es auch 1-2 Konzerte zu wenig. Wir hätten gerne eigentlich noch 1-2 mehr gemacht, aber das hat dann irgendwie so kurzfristig nicht geklappt. Wir haben das ein bisschen versemmelt. Habt ihr dann Off-Days gehabt? Eigentlich im Prinzip von Montag bis zum Donnerstag, also die waren für 10 Tage ungefähr hier, ja. Die Iren. Und wie viele Konzerte waren? Wir waren dann in der Zwischenzeit mit denen so in Berlin und in Berlin wollten wir eigentlich auch noch gerne mit denen spielen, aber das hat dann irgendwie nicht so richtig geklappt. Aber wir sind dann trotzdem mit denen da hingefahren, die wollten dann ein paar Sachen sehen und vor allen Dingen halt Platten einkaufen und so. Und sind auf jeden Fall sehr, sehr nette Jungs. Und wir waren ja nicht nur mit Section 4 auf Tour, sondern die meisten Konzerte davon halt auch mit den Big Benders. Ich weiß nicht, ob du von denen schon mal was gehört hast. Nee. Das ist eine Ska-Punk-Band, auch aus Hamburg, die es Ewigkeiten auch schon gibt. Mit denen bin ich zur Schule gegangen. Die kenne ich seit, keine Ahnung, seit 20 Jahren oder so. Und ich sage das jetzt auch gerade nur, weil erstens waren die halt mit und das war sehr nett mit denen und hat sehr viel Spaß gemacht. Und zweitens machen die aber auch gerade eine Platte, die ziemlich geil wird, weil ich da schon reinhören durfte quasi. Und wer weiß, ob du vielleicht bald mal was von denen hörst. Ja, vielleicht. Ja, wäre jetzt schön gewesen, wenn du nicht mitgebracht hättest. Ja, ich habe tatsächlich auch was von denen, aber nichts neu, also nichts von diesem neuen Album, sondern nur älteren Kram. Ja. Ja. Da spielen zum Beispiel auch Leute von Rantanplan mit. Ja. Die du ja mit Sicherheit kennst, oder? Ja, kenne ich, ja. Und auf jeden Fall ist es eine coole Band, die es schon lange gibt und die das auf jeden Fall auch aus Lust an der Freude alles machen und das ist doch irgendwie cool. Ich habe hier noch was anzubieten und zwar die Band Körnerpest. Geil, hört sich der Name hört sich schon mal also gut an. Wie Körnerpest bloß wie Körner, wie Sarah Körner. Körnerpest aus Köln sind die. Ich kenne die jetzt nicht, aber sind auf jeden Fall an dieser Stelle herzlich eingeladen, hier mal in die Sendung zu kommen. Die haben auch ein Demo-Lied, also ein Lied von ihrem Aufnahme halt ins Internet gepostet und da hören wir jetzt das Lied Füße. Du bist zu spät! Ja, das ist schon dramatisch, wenn man den Text versteht. Ja, ich fand's ganz lustig, ehrlich gesagt. Ja, Hamburger Bands sind ja eigentlich dafür bekannt, dass sie kryptische Texte machen. Ja, ist das so? Ja. Ja, also die ganze Fraktion halt, ne? Diese, erstmal die Rachut-Fraktion und dann alles, was sich außenrum irgendwie in diesem ganzen Universum dreht. Ja. Ne? Kann ich mir jetzt nicht beipflichten. Doch, aber Jens Rachut ist halt auch ein bisschen so der König in dieser Disziplin vielleicht, ne? Ja. Sollte man sich nicht unbedingt dran trauen an die Kiste. Ja. Wird ja versucht. Aber das war doch jetzt eine Kölner Band, oder nicht? Ja, es war eine Kölner Band. Ist mir jetzt bloß gerade eingefallen, so, weißt du, irgendwie baut sich immer irgendwelche Brücken. Ich hab mal halt gedacht, da sollen sie dem halt mal ein paar Schuhe besorgen, den sie da besungen haben. Drehst du dir schon wieder eine, Ja, Rudy? Ich dreh mir schon wieder eine. Warum? Ich habe auch schon, glaube ich, 3 Stück geraucht. Ja. Ob ich mir auch noch eine drehe einfach? Ja, mach das. Ja, ne? Sei frei, sei crazy. Bist ein erwachsener Mensch. Stimmt. Ja. Das vergesse ich halt manchmal. Ja. Wir spielen solange du dir eine drehst, spielen wir die Band Zustände. Eine Band aus Mannheim. Die haben jetzt bringen bald ihre neue EP raus und dieses Lied dürft ihr jetzt schon hören. Das heißt Trostpreis. Waren Zustände. Die waren hier auch schon in der Sendung im Sommer mit 2 anderen Bands zusammen. Es war irgendwie so eine absolute Chaos-Sendung, weil es waren mindestens 6 Leute anwesend. Bei dir im Studio auch, vor Ort. Genau. Und die wollten dann alle noch duschen, weil sie irgendwie auf Tour waren und sie hatten nie die Möglichkeit zu duschen. Da haben sie meine Dusche gesehen, da haben sie auch während der Sendung auch noch alle irgendwie die Regeln, also nacheinander geduscht. Ist doch ganz gut. 2 ja. Fliegen mit einer Klappe. Haben sie sich auch gedacht. Mhm. So, Robin. Rüdi. Wir sind am Ende der Sendung. Ach, wie schade. Ja, wir haben nur noch 5 Minuten. Kann ich mir nicht noch ein Lied wünschen? Natürlich. Ich würde so gerne noch Überall Krieg von Casanovas schwuler Seite hören. Ja. Das wäre mir eine große Freude. Das spielen wir jetzt am Schluss, okay? Ja, ist es denn schon wirklich das Ende jetzt ja, hier? Ja, jetzt sind wir schon bald, ist es sozusagen vorbei. Oder ja. Gibt es noch irgendwas, was du mir ganz dringend sagen wolltest? Nee, ich habe eigentlich gedacht, dass du irgendwie so sprudelst vor lauter Infos und so, weil du bist ja derjenige, der viel erlebt und viel Kilometer reist und alles. Und auf ja, aber den Brettern steht, die die Welt bedeuten. habe ja immer so eine Sonnenbrille auf. Ich sehe ja nicht so viel. Aha. Außerdem ist es ja auch nicht so, so wahnsinnig. Ich glaube, du bist auch ganz gut auf Achse, mein Lieber. Nein. Stimmt gar nicht. Ich bewege mich eigentlich wenn kaum so, aus. Wenn ich das so höre, am Wochenende Party am Bahnhofplatz. Ist aber alles so mit Fahrrad irgendwie alles 10 Minuten erreichbar. Auf jeden Fall wünsche ich dir noch einen schönen Abend und bis bald irgendwie. Ja, bis bald. Das war hier wieder Pogo Radio im Bermudafunk. Mein Name ist Rüdi Himmelsberger. Wenn heute nicht der 12.3. war, dann handelt es sich um eine Wiederholung. Und jetzt hören wir noch das Lied von Casanova Schule Seide von ihrer neuesten Platte, Der Mann mit dem goldenen Knie. Überall Krieg. Ja, ich wünsche euch einen schönen Abend und viel Spaß. Und nächsten Montag geht's weiter. Tschüss. Tschüss.